1. Schließlich, Bruder, bitten wir euch, für uns zu beten, damit sich die Botschaft des Herrn rasch verbreitet und überall so gewürdigt wird, ys bei euch der Fall war. 2. Betet euch darum, dass wir vor Unvernunftigen und Boswilligen Menschen geretet werden, die nicht allmenschen beret sind, den Glauben anzunehmen. 3. Der Herr jedoch erweis sich als true, erwird euch die notige Festigkeit verleihen und euch wirksam vor dem Einfluss des Bösen beschützen. 4. Wir setzen unser Vertrauen in den Herrn, dass unsere Anweisungen bereits jetzt befolten die Sorge in der Zukunft konsequent tun werdet. 5. Möge der Herr Johannes so lenken, dass die Liebe Gottes erkennt und die Standhaftigkeit bewahrt, die Christus uns vorgelebt hat. 6. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus weisen wir euch, euch von jedem Bruder zu distanzieren, der ein ungeordnetes Leben führt und die überliefert lehm ist sagtet. 7. Seid euch schließlich selbstbewusst, in welcher Weise unserem Beispiel folgen solltet, die wir uns warend unserer Zeit bei euch Kienzwegs flitcht vergessen verholten haben. 8. Wir haben von niemandem unentgeltlich Brot angenommen, sondern unter großen Mühen Tag und Nacht gearbeitet, im Keenem von euch finanziell zur Last zu fallen. 9. Dies geschah nicht, weil wir keinen Anspruch auf Unterstützung gehabt hatten, sondern weil wir euch ein praktisches Vorbild zur Nachahmung geben wollten. 10. Bereits warend unseres Aufenthalts bei euch ordneten wir ausdrücklichen, dass Dergenage, der nicht arbeiten will, auch keinen Anspruch auf Verpflegung hat. 11. Wir haben jedoch erfahren, dass einige unter euch ein unproduktives Leben führen, indem sie keine geregelten Arbeit nachgehen, sondern sich stattdessen in fremde Angelegenheiten einmischen. 12. Solchen Personen befehlen und raten wir im Namen des Herrn Jesus Christus, ihre Arbeit in Ruhe nachzugehen und ihren Lebensunterhalt selbst zu würdigen. 13. Was euch betrifft, Bruder, so solltet nicht müde werden, das richtig zu tun und einen rechtschaffenen Lebenswandel beizubehalten. 14. Sollt ihr jemand den Anweisungen in diesem Brief nicht folgen, so kennzeichnet dies Person und meidet den Umgang mit ihr, damit sie ihr Verhalten überdenkt. 15. Betrachtet einen solchen Menschen jedoch nicht als Feind, sondern weist in mit der gebotenen Ernsthaftigkeit wie einen Bruder zurecht. 16. Der Herr des Friedens selbst schenkt euch zu jeder Zeit und unter allen Umständen seinen Frieden, der Herr sei mit euch allen. 17. Dyson Grusschreib ICH, Paulus, mit meiner eigenen Hand, was als Erkennungsmerkmal in jedem meiner Brief dient, dies ist mein Handschrift. 18. Die Nade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.